بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد على سبكة الله دم هان دفلتن الله زيغن بام هاتش كادم قبيت زين في البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم Die heutigen Verse, die wir uns anschauen müssen, sind die Verse 114 bis 122 von Surat An-Nisa. Ich lese wie immer erst einmal die Verse auf Deutsch vor und dann versuchen wir sie zu verstehen. Im 114. Vers heißt es: Nichts Gutes ist in vielen ihrer vertraulichen Gespräche, außer derer, die Almosen, Rechtes oder Versöhnung unter den Menschen befehlen. Und wer dies im Trachten nach Allahs Zufriedenheit tut, dem werden wir großartigen Lohn geben. Wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist und einen anderen Weg als dem der Gläubigen folgt, werden wir dem zukehren, dem er sich zugekehrt hat und ihn der Hölle aussetzen, und wie böse ist der Ausgang. Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. Wer Allah etwas beigesellt, der ist fürwahr weit abgeirrt. Sie rufen außer ihm nur weibliche Gottheiten an und sie rufen nur einen rebellischen Satan an. Allah verfluchte ihn. Und er sagte, ich werde von deinen Dienern ganz gewiss einen festgesetzten Anteil nehmen. Und ich werde sie ganz gewiss in die Irre führen und ganz gewiss in ihnen Wünsche erwecken und ihnen ganz gewiss befehlen. Und da werden sie ganz gewiss die Ohren des Viehs abschneiden. Wahrlich, ich werde ihnen befehlen, und da werden sie ganz gewiss Allahs Schöpfung ändern. Wer sich den Satan außer Allah zum Schutzherrn nimmt, der hat fürwahr einen offenkundigen Verlust erlitten. Er macht ihnen Versprechungen und erweckt in ihnen Wünsche, aber der Satan macht ihnen nur Versprechungen in Trug. Jene, ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, und sie werden aus ihr keinen drin finden. Diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun, die werden wir in Gärten eingehen lassen, durchalt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Allahs Versprechen in Wahrheit. Und wer ist wahrhaftiger als Allah in seinen Worten? Liebe Geschwister, diese Verse, die wir angeschaut haben, haben einen direkten oder indirekten Zusammenhang mit den Versen, die wir beim letzten Mal uns angeschaut haben. Vielleicht blättert ihr noch ein bisschen zurück und im 105. Vers haben wir letztes Mal ungefähr angefangen, und zwar dort im 105. Vers haben wir gelernt, da gab es doch so ein Ereignis, könnt ihr euch noch erinnern, von den Banu Ubayriq, und zwar haben sie, wie uns Qatada ibn al-Nu'man radiallahu anhu überliefert, war es so, dass einer von diesen Ubayriqs, von Ubayriq-Kindern, der hieß Bushayr, der war ein Heuchler, und er mit den anderen zusammen, sie haben etwas gestohlen, etwas zu essen gestohlen, und haben das dann, nachdem man sie verdächtigt hat und gedacht hat, na, sie haben wahrscheinlich was geklaut, haben sie das einer anderen Person in die Schuhe geschoben. Und ich sage gerade die Zusammenfassung von der Geschichte, ja. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde dann beeinflusst, weil diese Banu Ubayriq haben gesagt, also sinngemäß, wenn wir, sie haben gewusst, dass sie, die Leute, denen das Essen gestohlen worden ist, sie werden zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gehen und natürlich den Banu Ubayriq vorwerfen, dass sie es gemacht haben, weil sie haben wie eine Umfrage gemacht im Dorf und gemerkt, es können nur die Banu Ubayriq gewesen sein, weil sie wurden gesichtet und so weiter und so fort. Daraufhin haben die Banu Ubayriq was gemacht. Sie haben einfach dafür gesorgt, dass der Ruf von der Person, der gestohlen hat, einfach verbessert worden ist. Sie sind einfach zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegangen und haben zu ihm gesagt, sag mal, die Leute da, die möchten einem gläubigen, muslimischen, gottesfürchtigen Menschen, der betet und so weiter und so fort. Er hat nur einen guten Ruf über, und er macht islamisch alles wunderbar. Und über ihn, und ihm werfen sie vor, er hätte geklaut. Und dann als dann nachher natürlich Qatada selbst zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gegangen ist und zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, O Gesandter Allahs, die Banu Ubayriq haben von meinem Onkel Rufa'a Essen geklaut, dann war der Prophet sallallahu alaihi wasallam beeinflusst von den Worten vorher von den Banu Ubayriq. Und deswegen hat er zu ihnen gesagt, sinngemäß, wie könnt ihr jemandem, der ein guter Muslim ist, vorwerfen, dass er so etwas tut? Das dürft ihr nicht tun ohne Beweis. Und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala im sechsten Vers gesagt, وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Und bitte Allah um Vergebung, gewiss Allah ist allvergebend und barmherzig. Und die Ayat im letzten haben wir uns ausführlich angeschaut. Und wir haben auch gelernt, dass von diesen Banu Ubayriq Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen die Tür der Barmherzigkeit nicht geschlossen aufgrund dieser großen Sünde, die sie da begangen haben. Sie haben etwas gestohlen und zusätzlich haben sie es auch noch jemandem anderes vorgeworfen. Ja? Und deswegen heißt es ja hier im 112. Vers, und wer eine Verfehlung oder eine Sünde begeht und sie hierauf einem Unschuldigen auch noch vorwirft, ja, das haben sie mit Labid ibn Sahal gemacht, der lädt damit Verleumdung und deutliche Sünde auf sich. Also hat doppelt, das ist Vergehen, doppelt Sünde begangen. Und von diesen Banu Ubayriq wissen wir, dass einer zumindest, der Bushair, in manchen Überlieferungen heißt es Bashir, wie dem auch sei, dass er die Muslime verlassen hat und ist abtrünnig geworden und ist vom Glauben abgekommen und ist gestorben in seinem Unglauben. Wal'iyadhu billah, ist also als ungläubiger Mensch gestorben. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, dass die Sünden, die führen einem dazu, so etwas zu tun. Ja? Das ist nämlich, die Sünden sind der Bote zum Kufr, sagt man. Ja? Die Sünden führen einem zum Kufr. Und gerade die großen Sünden. Denn wer eine große Sünde begeht und noch eine zweite, eine dritte und gewöhnt sich daran, der empfindet das als nicht mehr so etwas Schlimmes. Und dann ist dieser Person lieber gewesen, sie geht von der Gemeinschaft der Muslime, sie geht aus der Gemeinschaft der Muslime raus, als dass sie gepeinigt wird und erniedrigt wird unter den Muslimen, weil sie etwas gestohlen haben. Ja? Und das hat dazu geführt, dass sie vom Glauben abgekommen sind. Und in diesem Zusammenhang geht es dann weiter, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, allgemein, nichts Gutes ist in vielen ihrer vertraulichen Gespräche. Ja? Manche Gelehrte sagen, es bezieht sich immer noch auf die Banu Ubayriq, und andere sagen allgemein bezüglich der vertraulichen, insgeheim geführten Gespräche der meisten Menschen, in ihnen ist überhaupt nichts Gutes. Weil die meisten, wenn sie untereinander reden und sprechen, dann muntern sie sich zu schlechten Dingen auf und zum Egoismus auf und zum schlechten Sprechen über andere Menschen, also Riba, was zu den Sünden gehört. Und deswegen, es gibt nur wenig vertrauliche Gespräche, die bei solchen Leuten, die entweder Heuchler sind, Sinn machen oder bei den Menschen allgemein. Außer wenn es eben darum geht, dass man die Leute anspornt, Almosen zu geben, Sadaqa. Und Sadaqa kann auch bedeuten hier die Zakah, denn ihr wisst ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran das Wort Sadaqa für Zakah verwendet. Ja? Und Rechtes, liebe Geschwister, Ma'ruf ist alles, was der Islam für Recht, als Rechtes definiert hat. Das heißt, alles, was Mubah ist, oder alles, was erwünscht ist zu tun, oder alles, was sogar verpflichtend ist zu tun, gilt in der Scharia als etwas, was Ma'ruf ist. Ja? Das heißt, Spenden zu geben, oder überhaupt gute Taten zu verrichten, wie zum Beispiel das Kontakt zu Verwandten zu pflegen, Kontakt zu den Eltern aufrechtzuerhalten und so weiter. All dies, oder wenn man sich dazu gegenseitig aufruft, auch im Insgeheimen, ist es eine gute Sache. Oder Aussöhnung. Und über Aussöhnung gibt es sogar, also im Fiqh, ein extra Kapitel, As-Sulh, ja, wo es darum geht, dass man Frieden stiftet zwischen zwei Parteien. Und dies gehört zu den besten Taten überhaupt, dass man Frieden stiftet unter den Leuten. Und darüber sagte eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami was-salati was-sadaqa? Qalu bala. Qala islahu dhatil bayn wa fasadu dhatil bayn al-haliqa. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Soll ich euch nicht mitteilen, was besser ist als die Stufe einer Person, die fastet, und besser ist als die Stufe einer Person, die betet, und besser ist als die Stufe einer Person, die Sadaqa hergibt, spendet? Darauf sagten sie: Natürlich, o Gesandter Allahs. Und er sagte: Indem ihr untereinander Frieden stiftet. Und dann sagte er im Gegenzug: Und Unruhe stiften untereinander ist Al-Haliqa. Al-Haliqa wortwörtlich heißt die Abrasierende. Und gemeint ist, dass es den Iman absolut entfernt vom Herzen, genauso wie eine Klingel deine Haare von deinem Kopfhaut entfernt. Ja? Das heißt, so schlimm ist es für aber Allah subhanahu wa ta'ala, dass man Unruhe stiftet unter den Muslimen. Und an solche Sachen halten sich die Leute, die Allahs Wohlgefallen als Ziel haben. Leider viele Leute, sie haben nicht Allahs Wohlgefallen als Ziel, sondern ihr Ziel ist was? Ihr Ziel ist, ihr eigenes Herz zu beruhigen und ihrer eigenen Neigung zu folgen. Sie wollen das machen, was sie machen wollen. Sie wollen sich selbst zufriedenstellen, ja, sich innerlich selbst befriedigen und nicht eben Allah subhanahu wa ta'ala das Wohlgefallen erlangen. Derjenige, der das machen will, was Allah sagt, über dessen Handlungen kann man sich manchmal wundern, weil er nicht handelt wie ein Mensch, der einfach das tut, was er tun will, sondern er handelt eben so, wie Allah subhanahu wa ta'ala es von ihm will. Und überlegt sich vorher, macht das Sinn, was ich da überhaupt tue? Islamisch gesehen, unabhängig von meiner eigenen Meinung. Macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Ja? Das ist der Beweggrund eines Muslims, der gottergeben ist in allen seinen Sachen. Ja? In seinen Handlungen, in seinen Aussagen, egal was er tut, ist er gottergeben. Das heißt, er überlegt sich erst einmal, was mag Allah subhanahu wa ta'ala lieber. Und wenn man selbst nicht auf die Lösung kommt und selbst nicht weiß, was Allah subhanahu wa ta'ala lieber mag, dann muss man jemanden fragen, der es besser Bescheid weiß. Aber wenn du natürlich das machst, was du willst und was dein Herz zufriedenstellt und was deine eigene Lust zufriedenstellt, dann natürlich das nennt man Ittiba'ul Hawa. Das nennt man also folgende Neigung. Man macht einfach nur das, was man gerne möchte. Das hat aber wirklich mit Islam gar nichts zu tun. Und Allah subhanahu wa ta'ala im gleichen Satz gibt uns noch erklärt uns genau diese Sache. Diese Almosen und das Rechte zu tun und die Aussöhnung zu verbreiten unter den Menschen, das bringt alles gar nichts, wenn nicht folgende Voraussetzung gegeben ist. Und zwar: Und wer dies im Trachten nach Allahs Zufriedenheit tut, dem werden wir großartigen Lohn geben. Das heißt, die Niyya, die Absicht, ist das absolut Entscheidende bei dieser Sache. Ohne diese Absicht wird Allah subhanahu wa ta'ala niemals deine Tat annehmen. Und aus diesem Vers lernen wir also wieder immer diese zwei Geschwister, Grundpfeiler, wodurch Allah eine gute Tat annimmt. Erstens, die erste Voraussetzung, erste Bedingung ist, dass du es für Allah subhanahu wa ta'ala tust. Mach es nicht wegen des Ansehens wegen, mach es nicht, damit andere Leute sagen, Alhamdulillah, ich bin gefestigt im Islam und so weiter und so fort. Oder mach es nicht, damit deine Frau dich sieht oder irgendjemand dich sieht. Denn dadurch wirst du gar nichts bekommen im Jenseits. Null. Ja? Und wenn die Leute dir nicht mal dafür danken, hast du gar nichts davon. Und das heißt, auch wenn niemand davon erfahren würde, würde es dich nicht ärgern. Im Gegenteil, wenn jemand davon erfährt, ärgert es dich. Weil es kann deine Absicht für die Zukunft verändern. Ja? Wenn du eine gute Tat tust und die Leute loben dich dafür, das kann eine Katastrophe für dich sein, weil du dein Leben lang dann die Sache nur tun wirst, um gelobt zu werden. Und das ist ja eine Form von was? Schirk. Das ist eine Form von Schirk. Wenn das in Bezug auf Ibadat ist, ist eine Form von Schirk. Und die zweite Bedingung, die wir aus diesem Vers lernen, ist, dass egal was du tust für Allah subhanahu wa ta'ala, muss eine Sache sein, die Allah liebt. Und deswegen hatte Allah subhanahu wa ta'ala auch gesagt, Almosen, Rechtes oder Aussöhnung, das sind Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Und diese zwei Bedingungen müssen erfüllt sein, sonst wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Tat nicht annehmen. Und deswegen wissen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala die guten Taten von den Juden, von den Christen, von den Buddhisten, von den Atheisten, von den weiß nicht was, von allen diesen Menschen wird er am jüngsten Tag nicht annehmen. Ja? Am jüngsten Tag, die Leute werden so quasi gefragt, welche gute Tat hast du denn getan, damit du, wie heißt es, dafür belohnt wirst im Jenseits. Und dann wird er sagen, ich habe das und das und das gemacht. Dann sagen sie, okay, schön, gut, du hast die Sachen gemacht und du wurdest im Leben auch dafür belohnt. Du wurdest in diesseits dafür belohnt und sogar noch mehr als das. Und deswegen wirst du von jenseits eben keine Entlohnung mehr dafür erhalten. Und dem werden wir großartigen Lohn geben. Und ihr wisst, dass also wenn Allah subhanahu wa ta'ala diesen Lohn nicht näher definiert, dann ist er nicht näher definiert, weil er unglaublich groß ist und jede Einschränkung, also die Sache praktisch bedeutungsloser machen würde. Wenn es jetzt genau die Belohnung beschrieben würde, dann denkt man, ach, nur diese eine Belohnung. Aber hier steht, dann geben wir großartigen Lohn. Also stell dir einfach vor, was du möchtest, was du dir wünschst, und Allah subhanahu wa ta'ala wird dir diese Sache geben und noch mehr als dies, zweifellos. Und das Aussöhnen oder das Friedenstiften unter den Menschen, bestes liebe Geschwister, muss sich nicht beziehen nur auf Muslime unter sich, sondern denkt mal auch daran, dass du vielleicht Verwandtschaft hast, die also nicht muslimisch ist, und das Friedenstiften unter den Leuten ist also auch eine gute Tat, auch wenn es zwischen Nicht-Muslimen sind, gerade wenn es Verwandte sind von dir. Und da ist egal, ob es sich bezieht auf Sachen wie im schlimmsten Falle wie Blutrache oder vielleicht noch im schlimmeren Falle Ehre bei manchen Menschen, und oder ob es sich um Rechte wie Sachen mit die Vermögen zu tun haben. Den darauf folgenden Vers haben wir beim letzten Mal schon kennengelernt, und zwar ist der Offenbarungsgrund, nämlich wie heißt es, haben wir beim letzten Mal schon erwähnt, vielleicht können wir uns noch einmal versuchen daran zu erinnern, und zwar haben wir gelernt, dass dieser Vers, ich lese den Vers erstmal vor, wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist und einen anderen Weg als dem der Gläubigen folgt, werden wir dem zukehren, dem er sich zugekehrt hat, und ihn der Hölle aussetzen, und wie böse ist der Ausgang. Diese Eier, liebe Geschwister, haben wir gesagt, und letzten Mal schon, dass sie herabgesandt worden ist in Bezug auf die gleiche Geschichte mit den Banu Ubayriq. Und dass eben dieser Bushair ist eben abtrünnig geworden, vom Islam abgefallen und als Götzendiener gestorben. Und darauf bezieht sich dieser Vers. Das heißt, wer aber dem Gesandten entgegenwirkt, gemeint ist Bushair oder Bashir, und wie wirkt er ihm entgegen, indem er den Kontakt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam abgebrochen hat. Er ist ganz ausgewandert aus der Stadt hinaus, und hat den Kontakt mit den Muslimen abgebrochen und war dem Propheten sallallahu alaihi wasallam ab diesem Moment feindselig gegenüber eingestellt. Eigentlich schon vorher auch, weil er war ja ein Heuchler. Nachdem ihm die Rechtleitung klar geworden ist, was ist die Rechtleitung? Der Islam und der Tawhid. Und er ist trotzdem, nachdem er den Tawhid kennengelernt hat, ein Götzendiener geworden. Er war so eine Person, die verdient nichts als Besseres als die Hölle. Natürlich, wenn du den Tawhid kennengelernt hast und du verstanden hast, dass Allah alles erschaffen hat und er deswegen als einziger verdient, angebetet zu werden, und dass man ihm dankt, und du machst es dann doch trotzdem nicht, dann ist es, dann verdienst du wirklich nichts Besseres als die Hölle. Und deswegen sagte Allah subhanahu wa ta'ala, dem werden wir dem zukehren, dem er sich zugekehrt hat. Ja? Er kehrt sich dem Schirk zu, dann Allah subhanahu wa ta'ala lässt ihn auch in die Irre gehen. Ja? Und leitet ihn nicht mehr recht. Und was hat er sich zugekehrt? Eben, wodurch hat er sich dem Schirk zugekehrt? Ne? Mit seinem Aqidah und mit seinen Taten. Und das Ergebnis wird sein, weil er im Unglauben gestorben ist, dass er in der Hölle bleiben wird. Und dass er ewig darin bleiben wird, um dort zu verbrennen. Und dort zu kosten die Strafe dafür, dass man Allah etwas beigesellt. Und hier lernen wir wiederum, liebe Geschwister, dass das Schlimmste überhaupt, was man an Sünden begehen kann, ist, dass man Allah subhanahu wa ta'ala das Recht wegnimmt und ihm etwas beigesellt. Und wie böse ist der Ausgang? Und stellt euch vor, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, der Allwissende, uns mitteilt, wie schlimm es dort ist, dann ist es für uns sicherer und wertvoller, diese Aussage, als wenn wir es selbst gesehen hätten. Ja? Weil Allah subhanahu wa ta'ala seine Wahrnehmung betrügt ihn nicht. Ja? Aber der Mensch, wenn er zum Beispiel etwas sieht, dann vielleicht kommt ihm das der kann, also der Schein kann einen trügen, ja. Der Mensch, wenn er etwas als warm empfindet, kann es sein, es ist kalt. Und wenn er etwas als kalt empfindet, kann es warm. Aber wenn dir jetzt jemand mitteilt, der nicht beeinflusst wird von solchen Sachen, der ist nämlich allwissend, dann ist diese Aussage viel, viel mehr wert, als wenn ein Mensch diese Sache mitgeteilt hat. Und daraufhin, im 116. Vers, Allah macht uns das noch einmal klarer. Warum diese Person in die Hölle gehen wird und warum sie dort drin bleiben wird. Weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht vergibt, dass man Schirk begeht. Und diese Ayah genauso bis zu dem Punkt, also ich lese die Ayah vor, doch Allah vergibt gewiss nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. Diese Ayah haben wir schon einmal gelesen, Surat An-Nisa, kommt wortwörtlich genauso vor, und Allah dadurch betont uns, dass die Sache wirklich ernst ist, und dass wenn du, wie es im Hadith heißt, wenn du im jüngsten Tag kommst und du hast Allah subhanahu wa ta'ala nichts beigesellt und ihn alleine angebetet, dann auch wenn du Berge voller Sünden gehabt hast, dann wird dir Allah subhanahu wa ta'ala mit Bergen voller Vergebung entgegnen. Ja? Aber sobald du mir das beigesellst, da hast du ein Problem. Und die Sache bezieht sich wiederum, wie wir aus dem Offenbarungsgrund lernen, wie wir gesagt haben, auf jemanden, der in diesem Zustand stirbt. Ja? Das heißt, und keine Taube also gemacht hat. Aber wenn jemand natürlich also Taube gemacht hat, dann Allah vergibt einem. Ja? Deswegen, also hier sehen wir, dass man muss, liebe Geschwister, immer die Verse im Kontext sehen und die Verse nicht durch andere Verse ausspielen. Ich kann nicht einen Vers nehmen, den anderen weglassen. Ja? Und das ist nämlich, was manche gemacht haben, unter anderem die Sekte der Khawarij, ja? Sie haben sich Verse aus dem Koran rausgepickt und auch Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam rausgepickt und dadurch was bewiesen? Was ist der größte Irrtum der Khawarij gewesen? Bekannterweise natürlich von der Aqidah, dass sie Leute dem Unglauben bezichtigt haben, dadurch, dass sie große Sünden begangen haben. Ja? Und diese Ayah ist einer der stärksten Argumente gegen sie. Völlig klar, denn Allah sagt, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt, doch was außer diesem ist, vergibt er, wem er will. Alles. Az-Zina, Ar-Riba, das ist ein Gebet verpasst, Zakat nicht bezahlt, Hajj nicht gemacht, und weiß nicht was. Alle diese Sünden liegen unter Ashirk. Und deswegen, wem er will, wird Allah die Sünde vergeben. Ja? Und Allah wird aber Bushayr nicht vergeben, weil er als Mushrik gestorben ist. Was ist der Beweis dafür, dass diese Ayah eben eingeschränkt ist? Das heißt, was heißt eingeschränkt? Normalerweise steht hier, Allah vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesellt. Fertig. Schirk vergibt er nicht. Und trotzdem haben wir vorhin gesagt, dass wenn jemand Tauba macht, dann vergibt er einen. Ist das nicht ein Widerspruch zu der Ayah? Die Antwort lautet, wie gesagt, wenn du natürlich nur die Eier nimmst und alles andere ausschaltest zum Islam, dann natürlich ja. Aber die Antwort ist, wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala selbst erklärt die manche Ayat an anderen Stellen. Und jede Ayah, die Nicht-Muslime zum Islam einlädt, ja, ist ein Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihre Sünden auch vergeben wird. Ja. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat mitgeteilt, dass jemand, der den Islam annimmt, also sündenfrei ab diesem Moment ist. Ja. Auch der Christ, der sein ganzes Leben lang Schirk begangen hat, Götzendienst betrieben hat und Jesus angebetet hat und Maria angebetet hat, alayhi salam, und andere, ja, auch dieser Person wird vergeben werden, wenn sie den Islam annimmt, weil der Islam also löscht alle Sünden aus, die vorher gewesen sind. Und wir hatten auch ein paar Male vorher den Hadith von Abdullah ibn Umar gelesen, aber ich erinnere mich und euch noch einmal an den Hadith, weil er eben so schön ist. Und zwar sagte er, Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فإني أخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا. Also, Abdullah ibn Umar sagte, wir haben zuvor niemals um Vergebung gebeten für die Leute, die große Sünden begangen haben. Ja, merkt euch kurz mal, auch im Hintergrund, im Hinterkopf behalten, dieser Hadith ist wieder ein Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala die großen Sünden, Entschuldigung, dass jemand, wenn er große Sünden begeht, trotzdem noch ein Muslim ist, ja, solange es eben kein Kufr oder Schirk ist. Und zwar sagte er, radiallahu anhu, wir haben zuvor niemals für jemanden, der große Sünden begeht, um Vergebung gebeten. Klammer auf, weil wir dachten, dass er in die Hölle gehen wird. Ja? Bis wir von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Ayah gehört haben. Wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man Schirk begeht, aber er vergibt, was darunter ist, wem er will. Oder er vergibt außerdem, was er will. Außerdem, oder runter, das heißt ja, dass, weil Schirk ist die größte Sünde überhaupt, und jede Sünde, die darunter liegt, vergibt er, wie man will. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich habe meine Fürsprache für die Leute, die große Sünden begehen, für den jüngsten Tag aufgehoben. Ich habe die Fürsprache für diejenigen, die große Sünden begehen von meiner Umma, für den jüngsten Tag aufgehoben. Und dann sagte Abdullah ibn Umar, daraufhin haben wir vieles von dem, woran wir dachten, zurückgehalten. Daraufhin haben wir vieles von dem, was in unseren Köpfen vorging, zurückgehalten. Das heißt, wir dachten eigentlich, dass jemand, der so etwas, also das ist wahrscheinlich die offensichtliche Bedeutung von der Aussage von Ibn Umar, wir dachten und waren überzeugt davon, dass jemand, der große Sünden begeht, auf ewig in die Hölle gehen wird. Aufgrund einer bestimmter Verse aus dem Koran und aufgrund dessen, dass sie Allah eben zuwidergehandelt haben. Aber, nachdem wir dies von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört haben, dass er Fürsprache einlegen wird für solche Leute, dann ist klar, dass sie also Muslime sein müssen und dass er Fürsprache nur einlegt, natürlich, weil sie auch, inshallah, ihnen auch vergeben wird. Ja? Ja. Wie dem auch sei, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala das Recht verletzt und ihm irgendetwas beigesetzt in denjenigen Sachen, ausschließlich für ihn sind, und das sind nur einmal alles, was mit Allahs Namen zusammenhängt, seine Namen gehören ihm alleine, wie im Koran sagte, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, und Allah gehören die schönsten Namen, insofern darfst du niemanden anderes mit diesen Namen bezeichnen. Der Tawhid ist an sich eine einfache Sache und auch nicht so schwer umzusetzen für denjenigen, für den Allah subhanahu wa ta'ala es leicht gemacht hat. Und alles, was mit auch seinen Eigenschaften zusammenhängt, jede Sache, mit der sich Allah selbst beschrieben hat oder der Prophet sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat, das gehört Allah ausschließlich ganz alleine. Mach ihn da nicht diese Eigenschaft streitig. Und denn das ist der große Koffer, wie zum Beispiel, wenn jemand behauptet, dass er das Verborgene kennt. Ja? Auch wenn man es glaubt oder nicht, es gibt Leute, sie behaupten, sie kennen das Verborgene, gemeint ist die Zukunft. Sie kennen die Zukunft und wissen etwas von dem, was eigentlich nur Allah weiß. Oder wenn man behauptet, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste das. Bleiben wir gleich bei diesem Beispiel, weil unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der beste Mensch, den es jemals gegeben hat und der beste Mensch, den es jemals geben wird. Und wenn jemand behauptet, er weiß irgendetwas vom Verborgenen, von der Zukunft, dann ist er eben auch aus dem Islam durch ausgetreten. Ja? Und das Gleiche gilt für alles, was mit Allahs Rechten was sich auf Allahs Rechte bezieht, in Bezug auf was? Auf alle Ibadat, denn ein Ibadah ist ein Gottesdienst. Ein Gottesdienst ist eine Handlung, durch die man Allah näher kommen möchte und sich dabei für Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt und unterwirft und klein macht. Das ist eine Ibadah. Und alle diese Ibadat, die im Koran erwähnt sind oder in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt sind, sind für Allah ausschließlich und alleine zu verrichten. Und das ist das Hauptproblem zwischen den Muslimen und den Mushrikin, dass sie in diesem Punkt Allahs Rechte verletzen. Und auch natürlich, was Allahs Taten angeht. Egal was Allah tut, niemand kann es tun, wie er es tut. Allah subhanahu wa ta'ala, alles was Allah tut, egal was es ist, sei es das Erschaffen, sei es das Leiten von allen Dingen, die in diesem Universum passieren, sei es das sterben lassen, sei es das lebendig machen, all diese Sachen, liebe Geschwister, nur Allah subhanahu wa ta'ala ist dazu imstande. Und deswegen kennt ihr aus Surat al-Baqarah, das haben wir auch schon durchgenommen, als Ibrahim a.s. mit dem einen Herrscher da diese Diskussion geführt hat. Und dann sagte Ibrahim zu, weil der andere hat gesagt, der wollte auch Gott spielen. Ja? Und dann hat Ibrahim einfach mit ihm diskutiert, hat zu ihm gesagt, naja, pass mal auf, also mein Gott bringt die Sonne jeden Tag vom Osten hoch. Bring sie doch mal vom Westen hoch, du. Und dann war der andere erstaunt und konnte natürlich darüber nicht mehr diskutieren. Und das gleiche hätten die Leute auch mit Pharaon eigentlich machen müssen, weil Pharaon hat gesagt, hat auch behauptet, dass ihm da alles gehört, alle Flüsse und der Nil und so weiter und so fort. Hätte man ihm auch sagen können, naja, wenn du das erschaffen hast und dir das gehört, dann bist du auch imstande, so etwas ein zweites Mal zu erschaffen. Und so leicht sind die Leute natürlich bloßgestellt. Und danach sagte Allah subhanahu wa ta'ala, doch was außer diesem ist, vergibt er Allah, wem er will. Das er ist deswegen groß geschrieben im Deutschen, weil es sich auf Allah subhanahu wa ta'ala bezieht. Und gemeint außer diesem alles, was darunter liegt. Duna dalika kann auch bedeuten, was darunter liegt. Ja? Weil Al-Shirk und Al-Kufr sind nun einmal die größten Sünden überhaupt. Und warum sagt man eigentlich immer Al-Shirk und Al-Kufr? Ja, ganz einfach, weil Al-Shirk ist eine Form von Al-Kufr. Ja? Deswegen ist Kufr automatisch auch ganz oben. Also an den schlimmsten Sünden. Und Allah vergibt, wem er will. Das nennt man auf Arabisch Al-Mashi'ah. Das heißt, jede Sünde, die du begehst, wenn Allah will, vergibt er sie dir. Und wenn Allah will, bestraft er dich dafür. Ja? Außer, dass es Dinge gibt, wo wir wissen, dass Allah einem vergeben wird. Wie zum Beispiel eine Person, die keine großen Sünden begeht. Nur kleine Sünden begeht. Allah wird ihr die kleinen Sünden vergeben. Das wissen wir. Oder eine Person, die Taube macht. Allah, das heißt, sich reuevoll Allah zuwendet. Solch eine Person wird Allah auch vergeben. Ja? Oder eine Person, die eine große Sünde begangen hat, aber dafür im Diesseits islamisch bestraft worden ist. Ja? Auch so eine Person, Allah wird sie nicht zweimal bestrafen, im Diesseits und nochmal im Jenseits. Nein. Also es gibt Dinge, wovon wir schon wissen, dass Allah einem auch vergeben wird. Alhamdulillah. Und Allah sagte, wer Allah etwas beigesellt, der ist für weit abgeirrt. Vom richtigen Weg, vom Weg der Errettung. Und warum ist er so unglaublich weit abgeirrt? Weil eine Person, die Allah etwas beigesellt, das heißt Allah zum Teilhaber macht, ja, diese Person kennt Allah in Wirklichkeit nicht. Wenn sie Allah kennen würde, dann würde sie das sagen, was andere Diener Allahs sagen, sagen Subhanak ma'a'zamak. Gepriesen seist du, wie gewaltig du doch bist. Und daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu diesem Geschöpf, daraufhin sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu diesem Geschöpf, diese Sache weiß jemand, der bei mir schwört und lügt, nicht zu schätzen. Ja? Diese Sache weiß, ist ein Geschöpf Allahs, das so riesig ist, dass es also reicht von der Erde bis zum Thron. So ein riesiges Geschöpf Allahs. Ja? Und dieses Geschöpf also preist Allah subhanahu wa ta'ala und sagt, gepriesen seist du, wie gewaltig du doch bist. Ja? Und dann sagt Allah jedes Mal zu ihm wieder, diese Sache weiß niemand zu schätzen, der bei mir schwört und dabei auch noch lügt. Ja? Weil wenn jemand Allah wirklich kennt, wird er sich niemals trauen, bei ihm zu schwören und dabei absichtlich zu lügen. Und deswegen eine Person, die Schirk begeht, der weiß eigentlich nicht, wer Allah subhanahu wa ta'ala wirklich ist. Sonst würde er niemals das Recht wegnehmen. Ja? Du würdest niemals eine Person, die Macht über dich hat, einen Menschen sogar, die Macht über dich hat und der genau weiß, dass du, wenn du etwas tust, dass du es falsch getan hast und dass er dich auch dafür bestrafen kann, du würdest niemals von ihm sein Recht wegnehmen. Aber, und warum macht man es dann von Allah subhanahu wa ta'ala? Ja, weil man ihn nicht kennt, weil man vielleicht nicht weiß, dass er einen sieht, vielleicht man nicht weiß, dass er eben dazu imstande ist. Und diese Person, die so etwas tut, ist weit, weit weg abgeirrt vom richtigen Weg. Und vom Weg der Errettung. Und macht euch bewusst, die Christen, die sagen das Gleiche genau um 180 Grad gedreht. Die Christen sagen, wer Allah etwas beigesellt, der ist oft genau auf dem richtigen Weg. Ja, also sie sagen, wenn du an Jesus glaubst, so wie wir es dir vorschreiben, eben eine Form von Aschirk, dann wirst du errettet werden. Du musst an Jesus glauben, damit du errettet wirst von ihm. Ja? Und Aber das ist ja nicht der Fall. Das ist ja genau das Gegenteil. Wenn du so glaubst, wie sie es von dir verlangt, wirst du genau nicht errettet werden. Ja? Guckt euch an, das ist genau 180 Grad die Wahrheit verdreht worden. Und diese Mushrikin rufen ihm nur weibliche Gottheiten an. Sie rufen außer ihm, außer Allah, nur weibliche Gottheiten an. Das ist eine Art der Übersetzung. Weibliche Gottheiten an. Al-Lat, Al-Uzza, was nicht was, die für Gottheiten gehabt haben. Und die zweite Art, dies zu übersetzen nach einigen uns vorausgegangen rechtschaffenen Menschen, die sagen, dass hier gemeint ist die Toten, ja, die weder hören noch sehen können. Sie rufen außer ihm nur Tote an. Und das gibt es ja leider bis an den heutigen Tag noch in der islamischen Umma. Und eine dritte Auslegung ist, gemeint ist hier die Engel. Weibliche Gottheiten, gemeint sind die Engel. Denn die Araber hatten diesen Glauben, dass die Engel Allahs Töchter sind. Ja? Also sie mochten selbst die Töchter nicht, also was machen sie denn damit? Dann opfern wir sie, dann geben wir sie Gott. Ja? Also so wird man seine eigene Tochter schnell los. Sie rufen außer ihm nur weibliche Gottheiten an. Und sie rufen, übrigens die Sache mit diesem Töchter begraben und sowas, ja, in der vorislamischen Zeit, das hört sich so an, wie als wäre das von früher, aber das gibt es ja bis an den heutigen Tag. Ja? In Ländern wie China, wo diese Sache mit dieser Eingeburt, ein Kind-Ehe da so vorgeschrieben ist, da werden bis an den heutigen Tag unglaublich viele Kinder ermordet und in Mülleimer geschmissen oder ähnliches, weil man diese Tochter nicht haben möchte oder den Sohn nicht haben möchte. Also die Araber haben das wenigstens nur mit Töchtern gemacht und die heutigen Leute, die machen sogar Gleichberechtigung, was noch schlimmer ist jetzt, ja. Weil sie machen das mit Männern und mit Töchtern. Also manchmal ist die Gleichberechtigung gar nicht so gut, ne? Also wenn man das mal sich anschaut. Naja, auf jeden Fall, ihr seht, es gibt noch einen schlimmeren Irrgang als die Leute aus der vorislamischen Zeit, die Araber, die waren nicht die schlimmsten, sondern es gibt heute noch Menschen, die noch schlimmer dran sind. Und sie rufen nur einen rebellischen Satan an. Mit Anrufen ist hier gemeint anbeten. Mit Anrufen ist hier gemeint das Anbeten. Das heißt, sie verrichten Gottesdienste für Shaitan. Und wodurch verrichten sie die Gottesdienste für den Shaitan? Ganz einfach, weil ich erinnere immer noch einmal dran, wir haben mal über eine Sache gesprochen, die nennt man auf Arabisch Lisanul Hal. Gemeint ist damit, es kann sein, dass du zwar sagst, ja, du weißt es, du betest Gottheiten an und so weiter und so fort, aber deine Handlungen sprechen alle dafür, seht, ich habe das Wort sprechen verwendet, Handlungen sprechen, das ist wie eine Metapher, ja, auf Arabisch ist es gleich. Das heißt, deine Handlungen sagen aber alle, sprechen alle dafür, dass du in Wirklichkeit dem Shaitan dienst, ja, weil wer hat dich aufgerufen, diesen Gottheiten zu folgen, wer hat dich aufgerufen, Dua zu machen zu den falschen Göttern? Der Shaitan. Also in Wirklichkeit hörst du auf ihn, ja, auch wenn du es nicht sagst, auch wenn du es vielleicht nicht mal weißt, aber dein Zustand spricht diese Sprache. Ja? Dein Zustand spricht diese Sprache und das finden wir im Koran oft. Ja? Und deswegen auch die Araber, natürlich, keiner würde sagen, ich bete den Shaitan an, aber die Tatsache ist einfach so. Und deswegen der wie heißt es, als diese Ayah aus Surat At-Tawbah herabgesandt worden ist, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, sie haben ihre Schriftgelehrten und ihre Mönche zu Herren genommen neben Allah. Ja, da sagte einer von denen, die sagt, deswegen der Hadith authentisch, sagen sie zum Prophet sallallahu alaihi wasallam, bei Allah, wir beten sie gar nicht an. Wieso sagst du, dass wir sie zu Herren genommen haben? Arbab, der Plural von Rabb. Ja? Und dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihm erklärt, naja, die Tatsache, dass ihr ihnen folgt, wenn sie etwas, was haram ist, halal machen, und wenn sie etwas, was halal ist, was haram ist, halal machen, umgekehrt, das bedeutet, dass ihr sie anbetet. Und deswegen müssen wir verstehen, was im islamischen Sinne Ibadah bedeutet. Ja? Und daraufhin haben wir ja schon vorher verwiesen. Ne? Und deswegen dürfen wir sagen, sie beten den Shaitan an. Und sie beten ihre Gelehrten an, auch wenn die Leute es nicht so verstehen. Natürlich, deswegen muss man den Leuten erklären, was man damit meint. Ja? Und deswegen, wenn wir sagen, das Christentum begeht Schirk und Götzendienst und Vielgötterei und Polytheismus, dann all dies, weil die islamische Definition davon verlangt das. Oder daraus ergibt sich das. Ja? Natürlich, wenn du sagst, Gott ist nur jemand, der alles erschaffen hat, also die Christen mehr oder weniger, sag ich mal, glauben auch nur an einen Gott. Aber unser Problem ist, dass wir glauben, dass was ist Vergötterung bedeutet, jemanden anzubeten. Und sobald du jemand anderes anbetest außer Allah, im Fall der Christen zum Beispiel Isa, a.s., dann hast du ihn zu deinem Herrn genommen und dann ist das für dich dein Gott, auch wenn du nicht willst. Ist einfach so, die Definition gibt es her. Und rebellisch ist er eben, weil er rebelliert und weil er sich wehrt gegen die Gesetze Allahs und sich nicht daran halten möchte. Und am Anfang, es hat sich schon am Anfang gezeigt, was war das Erste? Das Erste war, Allah sagt ihm direkt zu ihm, musst du dir mal vorstellen, Allah sagt direkt zu ihm, spricht ihn direkt an und sagt, wirf dich vor Adam nieder, und er sagt nein. Ja? Also wir, Alhamdulillah, wenigstens, also wir haben die Worte nicht direkt gehört, aber trotzdem, also stellt euch vor, wenn jemand nicht etwas tut, was Allah gesagt hat, dann ist es vielleicht, weil der Iman schwach ist, weil er vielleicht jetzt gerade sich nicht bewusst gemacht hat, dass es Allahs Worte sind und so weiter und so fort. Aber wenn Allah vor dir ist und er spricht dich direkt an und du hörst ihn, wie er dich mit dir spricht, was bleibt dann noch übrig? Dann handel einfach danach. Was für ein Argument willst du noch haben? Und daraufhin sagte Allah, Allah verfluchte ihn. La'anahu Allah steht im Koran. Und vielleicht, wenn ihr auf den arabischen Text geht, da steht hier La'anahu Allah, und vielleicht nicht in allen Ausgaben, aber hier bei dieser Ausgabe ist ein Meme ohne Hals gezeichnet. Und dieses Meme ohne Hals, wisst ihr ja, bedeutet, bleib hier bitte unbedingt stehen, denn wenn du nicht stehen bleibst, veränderst du die Bedeutung. Und jeder, der Arabisch versteht, weiß nämlich, wenn ich weiterlesen würde und sagen würde, also im Deutschen, wie zeigt sie, im Deutschen haben wir einfach geschrieben, Allah verfluchte ihn, Punkt. Sache, die Übersetzung hat dir das Leben leicht gemacht, ja. Im Arabischen steht, La'anahu Allah, Punkt. Das heißt, Allah verfluche ihn, oder Allah verfluchte ihn, Punkt. Und jetzt heißt es, وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Was heißt, ich werde von deinen Dienern ganz gewiss einen festgesetzten Anteil nehmen. Wenn ich es aber jetzt folgendermaßen lesen würde, im Arabischen, لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا, dann würde ich das so übersetzen müssen, Allah verfluchte ihn und sagte, ich werde von deinen Dienern ganz gewiss einen festgesetzten Anteil nehmen. Und schon hast du die Bedeutung verfälscht. Weil dann hat nicht der Shaitan gesprochen, sondern plötzlich Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und deswegen lernen wir, dass es sehr wichtig ist, bestimmte Teile aus der Wissenschaft des Tajweed zu lernen, damit die Bedeutung der Verse beibehalten wird. Ja? Beim Tajweed geht es nicht nur darum, dass man die Buchstaben richtig ausspricht und so weiter, sondern es geht auch darum, dass man weiß, wo bleibt man beim Lesen stehen und wo liest man weiter, wo beginnt man zu lesen. Ja? Weil man hier einfach die Bedeutung ganz verdreht. Im Deutschen, wie gesagt, der Übersetzer, möge Allah ihn belohnen, hat dir das Leben einfach gemacht, weil er einfach den Tafsir vielleicht dazu genommen hat oder auch nicht. Und einfach hier einen Punkt gesetzt hat und die Sache ist erledigt. Das heißt, du machst dir eigentlich keine Gedanken darüber, aber im Arabischen musst du darüber Gedanken machen. Allah verfluchte ihn, diesen Shaitan, und verfluchen ist eben eine Sache, bedeutet eben, dass der Shaitan von ihm weit, weit entfernt ist, weit, weit von seiner Barmherzigkeit entfernt ist, mit Erniedrigung dazu. Und er sagte, der Shaitan sagte, ich werde von deinen Dienern ganz gewiss einen festgesetzten Anteil nehmen. Hierzu, liebe Geschwister, können wir, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes gesagt, in einem Hadith bei Sahih Muslim, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam folgendes, يقول الله عز وجل, يا آدم, فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك, قال, يقول أخرج بعث النار, قال وما بعث النار, قال من كل ألف 999, قال فذاك حين يشيب الصغير. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah azza wa jal sagt am jüngsten Tag, O Adam, und dann wird Adam ihm antworten, und dann sagt Allah zu ihm, du sollst eine Gruppe von deinen Kindern in die Hölle schicken. Und dann wird Adam eben als besorgter Vater sagen, O Allah, wie viele von meinen Kindern soll ich denn in die Hölle schicken? Und dann sagt Allah zu ihm, von 1000 immer 999. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, das ist der Moment, an dem Kleinkinder weißhaarig werden. Das ist der Moment, an dem Kleinkinder weißhaarig werden. Daraufhin weist Allah subhanahu wa ta'ala auch hin im Koran, auf der Seite 574 im 17. Vers, Surat al-Muzammil: Wie wollt ihr euch denn, wenn ihr ungläubig seid, vor einem Tag bewahren, der die Kinder weißhaarig wie Greise macht? Ja? Und deswegen diese Sache mit, dass man aus Angst weißhaarig wird und graue Haare bekommt, ist keine Sache von ungefähr, sondern eine Sache, die Allah im Koran eben erwähnt hat und die sich am jüngsten Tag ereignen wird. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er diesen Ausspruch gesagt hat, hat er die Angst in den Gesichtern der Sahaba gesehen, dass sie eben, die haben dann gefragt, wer ist dann von diesen 1000, wer wird denn das dann von uns überhaupt noch sein? Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Beruhigung für sie: Macht euch keine Sorgen, sinngemäß, die meisten von diesen Leuten werden von Ya'juj und Ma'juj sein, also von Gog und Magog sein. Und das ist der festgesetzte Anteil, denn der Shaitan wusste, dass er die wahren Diener Allahs nicht vom richtigen Weg abbringen kann, sondern nur den festgesetzten Anteil, den Allah bestimmt hat, dass er eben irre gehen wird. Und das sind diejenigen, die mir dienen, der Shaitan sagt, ja, also das sind diejenigen, die mir dienen werden und nicht dir dienen werden. Nur die kann ich natürlich vom Weg abbringen, die anderen nicht. Und jetzt kommt, jetzt in den zwei folgenden Versen erklärt uns Allah subhanahu wa ta'ala, wie die Methode oder die Methodik des Shaitan, die Leute vom richtigen Weg abzubringen. Und wir werden überrascht sein, wie einfach und billig sie ist, und trotzdem fallen darin 99,9% der Menschen. Er sagte: Und ich werde sie ganz gewiss in die Irre führen, also ich werde sie vom rechten Weg ableiten, egal was der Islam sagt, wir sagen was anderes. Der Islam sagt links, also ich sage rechts. Der Islam sagt, geh nach vorne, dann ich sage, geh nach hinten. Egal was der Islam sagt, das ist haram, wir machen es halal. Das ist halal, wir machen es haram. Ja? Das ist also eine Tatsache. Die Leute, das was der Islam für erlaubt erklärt, möchten sie gerne verbieten. Ja? Also wenn, wie heißt es, der Islam erlaubt, dass dem Mann 4 Frauen zu heiraten, die Leute wollen es verbieten. Ja? Wenn es umgekehrt wäre, dann würde es, wenn der Islam sagen würde, darfst du nur eine Frau heiraten, dann würden sie sagen, warum nicht? Warum lässt du den Leuten nicht ihre Freiheit? Und das ist einfach nur, das Gegenteil. Der Shaitan will einfach nur das Gegenteil von dem, wie es wirklich ist. Und dann sagt er: Und ich werde ganz gewiss in ihnen Wünsche erwecken. Und diese Wünsche erwecken, wie zum Beispiel, mach dir keine Sorgen, die Strafe wird schon nicht eintreffen. Oder, mach dir keine Sorgen, begeh die Sünde weiter, denn bis jetzt geht's dir doch wunderbar und du bist doch glücklich und du bist gesund und du hast Geld. Wenn Allah dich nicht mögen würde, würde er dir bestimmt kein Geld geben, würde er dir bestimmt keine Gesundheit schenken und so weiter. Mach dir keine Sorgen, Allah wird dir schon vergeben, du betest, du fastest, Alhamdulillah. Ja? Aber das ist in Wirklichkeit ein Trugschluss, denn Allah subhanahu wa ta'ala gibt der Person Zeit, um Tauba zu machen und nicht Zeit, um Sünden zu begehen. Es sei denn, Allah will wirklich, dass die Person in die Irre geht. Und ich werde ihnen ganz gewiss befehlen, und da werden sie ganz gewiss die Ohren des Viehs abschneiden. Das ist einfach nichts anderes als eine Art Kennzeichnung, dass dieses Vieh für ihren Göttern gewidmet ist. Ja? Also wie eine Art Brandmarkung haben sie eben den Vieh die Ohren abgeschnitten. Eine Art Qual und eine verbotene Sache, in allererster Linie verboten, weil es eben Schirk ist. Weil es gibt keine Götter, es gibt keinen Gott außer Allah, und sie haben anderen Göttern diese Tiere geopfert. Also als gekennzeichnet, damit, ihr wisst ja, beim Hajj ist es auch eine Sunna, dass die Tiere, die man, also das Tier, das man opfern muss als Hadi, dass man es brandmarkt. Ja? Nicht im Gesicht, das darf man nicht, aber dass man es brandmarkt. Und der Sinn ist, dass sollte dieses Tier verloren gehen, dann derjenige, der es findet, weiß, aha, ich muss es nach Mekka bringen und dort opfern, damit, also weil dieses Tier ist schon also reserviert für Allah subhanahu wa ta'ala, ja? Und dann kannst du ruhigen Gewissens sagen, inshallah, das Tier wird auf jeden Fall ankommen. Und wahrlich, ich werde ihnen befehlen, und da werden sie ganz gewiss Allahs Schöpfung verändern. Wie werden sie Allahs Schöpfung verändern? Darüber gibt es verschiedene Aussagen, und zwar unter anderem, und alle Aussagen, also widersprechen sich nicht, so verschiedene Aussagen heißt, dass einfach ein allgemeiner Vers verschiedenartig ausgelegt wird und alle Auslegungen sind korrekt. Und zwar Eine Art ist die Brandmarkung im Gesicht. Ja, weil das eine Veränderung der Schöpfung, die absolut verboten ist, eine Qual ist. Du darfst ja nicht mal ins Gesicht schlagen, dann darfst du schon gar nicht ein Gesicht, also brandmarken. Was auch dazu gehört, ist die Sache der Kastration. Ja? Das Kastrieren, ist allgemein absolut verboten, außer erlaubt in einem Fall bei manchen Tieren wie Schafe und Ziege. Da sind einige Gelehrte der Ansicht, dass man das machen darf und soll, weil es dazu führt, dass das Fleisch besser schmeckt. Ja, aus Erfahrung weiß man, dass ein kastriertes Schaf oder Ziege besseres Fleisch liefert und mehr Fleisch liefert als ein anderes. Aber andere Tiere, da ist das verboten. Nur bei den Tieren, bei denen man weiß, dass es eben auch Sinn macht. Ja. Und deswegen gilt das auch dann als nicht als Mangelware. Also wenn jemand ein Schaf kauft und es kastriert, dann gilt das nicht als Mangelware. Es sei denn, er wollte ein nicht kastriertes haben. Natürlich, dann gilt es als Mangelware. Dann jetzt steht der Punkt, Anführungsstriche zu. Im Arabischen haben wir das nicht, ja, aber im Deutschen hat man uns diese Arbeit Alhamdulillah weggenommen. Und da steht dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, spricht wieder, wer sich den Satan außer Allah zum Schutzherrn nimmt, der hat fürwahr einen offenkundigen Verlust erlitten. Das heißt, wenn du in einer guten Beziehung zum Shaitan stehst und immer das tust, was er will, und ihm um Hilfe bittest, wenn du ein Problem hast, dann hast du einen großen Verlust erlitten, weil diese Zeit, die du investierst und diese Gottesdienste, die du investiert hast für den Shaitan, du kriegst nichts dafür zurück von ihm und du kriegst von Allah dafür sogar eine Strafe. Deswegen ist es ein Minusgeschäft, ein riesiger Verlust. Und das Problem an der Sache ist, dass du dich hast reinlegen lassen. Denn der Shaitan hat überhaupt keine Macht über dich gehabt. Überhaupt keine. Sondern seine Waffen sind die folgenden. Im 120. Vers steht, er macht ihnen Versprechungen und erweckt in ihnen Wünsche, aber der Satan macht nur ihnen Versprechungen in Trug. Das heißt, der Shaitan, seine einzigen Waffen sind es, zu reden und Einflüsterungen zu machen. Und die sind so stark, dass die Menschen sich meistens daran halten. Sobald der Shaitan ihnen etwas sagt, machen sie es. Aber Allah sagt etwas anderes. Allah sagt, Allah hat die Zinsnehmen und Geben verboten. Aber die Leute sagen, ich mache es trotzdem, weil es hat Vorteile und so weiter und so fort. Du darfst in solchen Angelegenheiten nicht viel denken. Denn diese Gedanken kommen vom Shaitan. Die kommen nicht von dir. Die kommen vom Shaitan und sie manifestieren sich in deinem Herzen und dann handelst du danach. Aber Allah sagt, es ist verboten und er weiß doch besser Bescheid als du. Wieso stellst du dann deinen Verstand vor dem, was Allah gesagt hat? Ja? Verlass dich einfach auf das, was Allah sagt. Das gehört zum Gottvertrauen. Vertrau Allah. Er sagt dir, das ist verboten, also halt dich dran. Vertrau Allah, er sagt dir, es ist verboten, es ist schlecht für dich. Mach es einfach nicht. Denke nicht, dass du es besser weißt. Aber die meisten Menschen denken leider, sie wissen es besser. Und er macht ihnen also Versprechungen, wie er Adam und Hawa Versprechungen gemacht hat. Er hat ihnen versprochen, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr ewig leben. Wie Engel werdet ihr sein. Das war eine reine Lüge, das stimmt überhaupt nicht. Was hat der Baum mit dem ewigen Leben zu tun? Gar nichts. Aber er hat es ihnen versprochen, sie haben ihm geglaubt. Und das Ergebnis kennt ihr ja. Und das Ergebnis spüren wir. Okay? Und erweckt in ihnen Wünsche, sie denken eben, dass wenn sie dem Shaitan da gehorchen, dass es für sie irgendwelche Vorteile haben könnte. Und das ist das Einzige, was er an Waffen hat, aber der Shaitan macht ihnen nur Versprechungen in Trug. Und da Allah uns schon das mitgeteilt hat, dass dieser Shaitan ihnen Versprechungen in Trug macht, also brauchen wir dem Shaitan überhaupt keine Aufmerksamkeit schenken. Und deswegen noch einmal betone ich, wenn etwas irgendwo steht, im Koran oder in der Sunna des Propheten, was halal ist oder haram ist, denk nicht lange darüber nach, halte dich einfach daran. Je mehr du dich damit beschäftigst und je mehr du deine Neigung freien Lauf lässt und je mehr du dem Shaitan Spielraum gewährst, desto eher wirst du dann sagen, naja, vielleicht habe ich die Eier falsch verstanden, vielleicht. Und das Ergebnis ist, dass du dich nicht daran hältst. Das ist alles. Wer aber so etwas macht und sich dem Shaitan zum Schutzherrn nimmt und Schirk begeht und Tieren die Ohren abschneidet, das sind verschiedene Arten von Schirk. Aber wie gesagt, das Ergebnis des Ganzen ist, dem Shaitan zu gehören. Wer so etwas tut, der wird ewig in die Hölle gehen. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein und sie werden aus ihr keinen Trinnen finden. Und das ist ein Beweis dafür, dass es Menschen geben wird, die ewig in der Hölle bleiben werden. Ja? Und andere Form, ist doch Augen ausstechen, Ohren abschneiden, Kastration, manche Gelehrte haben auch gesagt, das Verändern der Schöpfung bedeutet Folgendes: Allah subhanahu wa ta'ala hat Sonne, Mond, Sterne und alles erschaffen, zu einem bestimmten Zweck, ja? In allererster Linie, damit sie Allah dienen. Und in zweiter Linie, damit sie uns auch ein bisschen Licht geben und so weiter und so fort. Und du veränderst die Schöpfung. Was machst du daraus? Du wirfst dich der Sonne nieder und betest sie an. Und du wirfst dich dem Mond nieder und betest sie an. Und du wirfst dich den Sternen nieder und betest sie an. Du veränderst hier den Sinn der Schöpfung. Ja, das ist auch eine Art. Und manche Gelehrte haben gesagt, die Schöpfung zu verändern, bedeutet die Fitra des Menschen zu verändern. Der Mensch natürlicherweise mag Dinge, die halal sind und gut für ihn sind, aber, und er mag, also, die Heirat, weil es eben halal ist, und der Shaitan verändert ihnen diese Fitra, oder sie verändern sich nicht selbst, und dann bevorzugen sie lieber etwas, was verboten ist. Aber Alhamdulillah, im Koran gibt es nicht nur Tarhib, das heißt das Angstmachen, sondern es geht auch das Tarhib. Allah subhanahu wa ta'ala will auch in uns Wünsche erwecken, und deswegen finden wir immer diese Waage im Koran wieder, dass uns Allah auf der einen Seite von den Bewohnern der Hölle berichtet und auf der anderen Seite von den Bewohnern des Paradieses. Und deswegen sagt er in der 122. Ayah, diejenigen aber, also im Gegensatz zu denjenigen, mit denen ich jetzt gerade eben berichtet habe, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, die werden wir in Gärten eingehen lassen durch Alt von Bächen, ewig und auf immer darin zu bleiben. Und diese Ayat, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt sie ja im Koran öfter, wissen wir. Allah subhanahu wa ta'ala im Koran erwähnt sehr oft diese Ayat, dass die Paradiesbewohner im Garten der Wonne ewig darin bleiben werden. Und dass es Flüsse darin geben wird. Und dass sie darin erhalten werden, was sie möchten. Und Allah erwähnt uns sogar in Surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam vier Arten von Flüsse, die es im Paradies geben wird. Ein Milchfluss, ein Honigfluss und ein Weinfluss und so weiter. Und liebe Geschwister, das sind Ayat, über die man, wenn man mal mit sich alleine ist, darüber nachsinnen soll und darüber nachdenken muss, wie schön diese Sachen sind. Denn wenn man nur hinwegliest, was wir machen im Tafsir ist, wir versuchen natürlich in erster Linie die Bedeutungen der Verse zu verstehen, sodass wenn jemand die Ayat liest, nicht etwas Falsches versteht. Ja? Das heißt, wir geben sozusagen eine rote Linie vor. Aber die Sache mit Verinnerlichen, das ist was anderes. Jeder von uns hat verstanden, was ein Bach ist. Jeder von uns hat verstanden, was Paradies ist. Jeder von uns hat verstanden und so weiter, was Bäume sind. Und dass es im Paradies alles gibt, was die Augen erfreut, aber darüber nachzudenken, dass die Sache ins Herz geht, das ist das, da musst du mit dir selbst alleine sein zusammen und darüber nachdenken, liebe Geschwister, damit das auch in dein Herz gelangt. Und diese Ewigkeit, die für die Höllenbewohner gilt, gilt ebenfalls für die Paradiesbewohner. Sie werden darin ewig bleiben. Und dies ist Allahs Versprechen in Wahrheit. Und selbst wenn Allah uns dies nicht gesagt hätte, so würden wir glauben, dass Allah die Wahrheit immer spricht. Und Allah betont es noch einmal und sagt, und wer ist wahrhaftiger als Allah in seinen Worten? Eine rhetorische Frage. Die Antwort lautet, niemand ist wahrhaftiger als Allah in seinen Worten. Überhaupt niemand. Und das sind die Leute, die den Tawhid richtig umgesetzt haben. Und sie haben den Schirk gesehen und die Nachteile verstanden und sind ihm deswegen aus dem Weg gegangen. Deswegen heißt diejenigen aber, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Und hier haben wir wieder die zwei Bedingungen gelernt, dass der Glaube an Allah ist die Voraussetzung dafür, dass Allah dir gute Taten annimmt. Also Glaube an Allah und dass du es eben für Allah tust. Und die zweite Sache ist, rechtschaffene Werke tun. Was sind rechtschaffene Werke? Rechtschaffene Werke können nur diejenigen Werke sein, die Allah für rechtschaffen erklärt hat. Sonst kann es keine rechtschaffenen Werke geben. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa baraka ala Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.